Kundgabe 3793. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.6.1946. Lauf des Weltgeschehens gemäß der Entwicklung. Der geistigen Entwicklung gemäß geht auch das Weltgeschehen seinen Gang. Und also wird auch das Chaos immer größer werden, weil die Menschheit ständig rückschreitet in der Entwicklung. Denn sie entfernt sich immer mehr vom Liebepol und strebt dem Gegenpol zu, der völlig bar jeder Liebe ist. Und dies muss sich irdisch auswirken in völligem Durcheinander, in völliger Unordnung und also in einem für die Menschen unerträglichen Dasein, in irdischer Not, in Erkenntnislosigkeit, Irrtum, falschem Denken und Handeln und zuletzt völligem Untergang, weil in solcher Unordnung nichts ewig bestehen kann. Und also treibt die Menschheit ihrem geistigen und leiblichen Untergang entgegen, und das ist das Ende. Wo noch eine Aufwärtsentwicklung vor sich geht, dort wird auch der Zustand der Unordnung nicht in dem Maße anzutreffen sein. Doch dem allgemeinen Zustand auf Erden ist auch das Leben des Einzelnen angepasst, erträglicher nur deshalb, weil dieser sich zu Gott hält und seine Hilfe in Anspruch nimmt. Weltlich gesehen aber reiht sich ein Geschehen an das andere an, immer dem Entwicklungsgrad der Menschen entsprechend. Und da diese Entwicklung also rückschrittlich vor sich geht, so folgen auch immer größere Lieblosigkeiten einander. Das heißt, irdische Maßnahmen und Verfügungen beschwören immer mehr Unheil herauf für die Menschen, das Leid und die Not wird immer größer. Denn die Menschheit lebt ohne Gott und kann daher auch nur solche Pläne zur Ausführung bringen, die der Gegner Gottes ihr unterbreitet. Und daher wird weltlich keine Besserung zu erwarten sein. Denn wo eine Besserung angestrebt wird, dort muss die Liebe vorherrschen. Diese aber ist erkaltet, und die Lieblosigkeit gebärt nur Gottwidriges. Und wo eine Besserung ersichtlich ist, dort nur auf Kosten der Mitmenschen, die in vergrößerte Drangsal dadurch gestürzt werden. Es ist das Treiben des Satans in der Endzeit offen ersichtlich und erkennbar jedem, der erkennen will. Und der Zeitpunkt drückt immer näher, wo seine Macht gebrochen wird, auf lange Zeit. Zuvor aber lässet ihm Gott volle Freiheit, denn der Menschenwille ist ihm zugewandt und vermehrt selbst seine Kraft auf Erden. Und nur die Menschen, die Gott zustreben im freien Willen, können sich seiner Macht entziehen, weil sie von der Kraft Gottes durchströmt sind und das Wirken der Gegenkraft Gottes klar erkennen. Doch alle Menschen können durch das Weltgeschehen auch den erkennen, der ohne Liebe ist. Und sie können bei ernstem Willen sich freimachen von ihm. Denn Gott hat das Gesetz der Liebe in eines jeden Menschenherz gelegt und dem Menschen Verstand gegeben, klar zu erkennen, so wie gegen dieses göttliche Gesetz gesündigt wird. Und darum lässet er auch das große Weltgeschehen sich so abwickeln, dass es den Menschen die Augen öffnen kann, wenn sie sehen wollen. Und es liegt ihnen selbst ob, sich zum Guten oder zum Schlechten, zum Liebeswirken oder zu Taten der Lieblosigkeit zu bekennen. Entsprechend wird auch sein Erdenleben sich mehr oder weniger in der Ordnung bewegen und auch der Grad seiner Erkenntnis sein. Und auch das letzte Ende wird ihm nicht überraschend kommen, so er der Zeichen achtet und des Weltgeschehens, das entsprechend dem Willen der Menschheit seinen Lauf nimmt. Amen.